Hallo, einen schönen guten Abend. Ihr hört FSK auf 93,0 mit der Sendung Dr. Bunsen rund um digitale Lebenswelten und ihre Anknüpfungen an die analoge Welt. Wir haben heute ein weiteres Interview und zwar anschließend an die gestrige Sendung vom Nerd Alert, die das Thema hatten. Wie kann eine Gesellschaft auf so den Grundzügen von freier Software aufbauen und so die Idee, die bei freier Software dahinter steckt, irgendwie, wie würde sich die auf eine Gesellschaft auswirken? So jetzt mal ganz grob ins Unreine gesprochen. Und dazu haben wir gleich einen Interviewpartner. Und zwar Stefan Meretz von keimform.de. Wir haben ja neulich schon ein bisschen über Blogs gesprochen. Und da gibt es ja immer diese schlimme Verallgemeinerung, dass Blogs sowas wie Tagebücher sind, na, wo Leute aus ihrem privaten Leben was reinschreiben und so. Das ist ein ganz schöner Anschluss, weil da haben wir heute ein ganz anderes Beispiel dafür, was Blogs sein können, nämlich in diesem Falle ein Gemeinschaftsprojekt, na, was sich Keimform nennt. Und dort sind mehrere Leute organisiert und diskutieren dort in einem internationalen Rahmen diese Idee, die Tostado eben schon genannt hat, wie man freie Software auf Gesellschaft übertragen kann. Ja, und Stefan würden wir gleich mal anrufen und währenddessen spielen wir noch ein bisschen Musik. Leite die Musik weg und wir sind wieder da. Dr. Bunsen, heute mit einem weiteren Interview zum Thema freie Software. Wie kann man es auf die Gesellschaft übertragen? Und wir haben jetzt in der Telefonleitung Stefan Meretz von keimform.de. Hallo Stefan. Hallo nach Hamburg. Gut. Ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich diesmal, dass wir so ein Interview auf zwei Sendungen verteilen, von denen wir sogar glauben, dass die gar nicht die gleichen Hörer haben. Ich fasse vielleicht noch mal ein bisschen zusammen, was wir gestern in der Nerd Alert Sendung schon beredet haben. Wir sind von der Wizard of Oz Konferenz, wo solche Dinge wie Prinzipien freier Software auf Gesellschaft übertragen, schon mal diskutiert wurde vor 10 Jahren, auf Ökonux gekommen. Das ist ein Projekt, wo international sich mit vielen Leuten auf Mailinglisten und in Wikis organisiert, unterhalten wird und ausgetauscht wird zu diesem Thema. Und was ich gestern ganz witzig fand, als du gesagt hast, ja, die 4 Punkte, die freie Software ausmachen, dann dachte ich, ah ja, jetzt kommen die freie Software-Punkte, die Grundthesen, die vier Freiheiten, die die freie Software garantieren sollen. Aber dann hast du was ganz anderes gebracht, nämlich, dass freie Software global funktionieren muss, dass die auf Selbstentfaltung beruht und dass da so Selbstorganisation vorherrschen muss, dass das frei von anderen dritten Zwängen sein sollte. Ja, und ein umstrittener Punkt der Wertefreiheit. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ja, so ganz knapp, aber vielleicht kann man zu den 4 Stichpunkten noch was sagen. Soll ich das mal kurz tun? Ja, gern. Also der erste Punkt, den du genannt hast, war Globalität. Freie Software ist ein globales Phänomen und wichtig ist daran, dass man, wenn man jetzt über eine gesellschaftliche Alternative nachdenkt, und das war ja so unser Thema, dann ist es einfach nicht mehr vorstellbar, dass man Alternativen sozusagen im nationalen Rahmen sich denkt, sondern das muss irgendwie global gedacht werden und freie Software repräsentiert das schon als solches. Der zweite Punkt war Selbstentfaltung und der ist ziemlich wichtig, sehr zentral. Selbstentfaltung ist was anderes, als was man so leichthin als Selbstverwirklichung oder so bezeichnet, weil Selbstentfaltung hat als Charakteristik, dass ich mich entfalte und meine Persönlichkeit sozusagen zur Geltung bringe, indem ich was herstelle. Und dabei ist jetzt wesentlich, dass ich für meine Entfaltung auch die anderen brauche. Das heißt, meine Beziehung zu den anderen, mit denen ich zusammenarbeite, hat den Charakter einer wechselseitigen Einbeziehung. Das ist anders, als wir das normalerweise kennen, weil dort zum Beispiel unter Marktbeziehungen herrscht eher so ein Verhältnis von gegenseitigem Ausschluss. Also wenn ich kann mich nur durchsetzen, wenn der andere sich nicht durchsetzt. Und bei der freien Software ist es eben so, ich brauche die anderen, damit ich mich entfalten kann. Und die Selbstorganisation ist dann sozusagen die natürliche Folge davon, weil dann, je nachdem, wie das Projekt funktioniert oder was da das Thema ist, muss ich dann eine entsprechende Organisationsform finden, die dazu passt. Und die hängt eben konkret von dem Thema und von den Leuten ab. Das heißt, das muss frei gestaltet werden können. Und der vierte Punkt war die Wertfreiheit. Da hast du schon gesagt, das ist umstritten. Das ist einfach die Frage, unterscheidet sich freie Software von Marktwirtschaft grundsätzlich oder nicht? Und da war wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass freie Software sich einerseits von Marktwirtschaft abhebt, weil sie selber ein nicht knappes Gut ist. Das heißt, alle können freie Software sich holen und freie Software ist nicht beschränkt, was normalerweise ja Waren sind. Auf der anderen Seite gibt es auch Geschäftsmodelle rund um freie Software. Das heißt, es gibt da so ein Doppelverhältnis und die gesellschaftliche Perspektive, die liegt jetzt allerdings auf dem Punkt der Wertfreiheit. Das ist dabei ziemlich wichtig. Das ist also darauf, worauf man hinaus möchte. Genau, darauf ist die Denkrichtung, das ist die Denkrichtung, in der wir weitergehen wollen. Und die Knackfrage ist natürlich, hatte auch gestern ein Kollege gestellt, ja, aber wie ist es jetzt mit stofflichen Gütern? Weil die müssen ja jeweils neu hergestellt werden. Es ist nicht so wie Software, die kopiert werden kann auf einer vorhandenen Infrastruktur quasi kostenlos, also nicht ganz, aber fast, sondern stoffliche Güter müssen immer neu mit neuem Ressourcen und neuem Arbeitsaufwand hergestellt werden. Deswegen ist da die Situation doch ziemlich anders. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kann man das übertragen? Ich finde die Perspektive, mit der ihr diese Problematik irgendwie betrachtet, eigentlich schon sehr interessant, weil ich die so bisher noch gar nicht gesehen habe. Ihr habt das im Grunde so auf eine andere Ebene gebracht, irgendwie nochmal abstrahiert, weil so die typischen Begriffe, die ich um freie Software und auch Open Source, worauf ich gleich nochmal hinauskommen möchte, immer beschrieben werden, da geht es dann immer um Altruismus, dass man irgendwie da Gesellschaft was Gutes tun möchte mit seiner Programmiererei, die ja der Allgemeinheit zugutekommt, oder Meritokratie, das heißt, wie so Projektorganisation abläuft, dass derjenige, der viel leistet, auch so eine Art Status bekommt und von anderen eher anerkannt wird. Reputation. Ja, Reputation. Und da finde ich jetzt diese Perspektiven oder diese Eigenschaften, die freie Software ausmachen, ganz interessant. Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass ihr auch immer von freier Software sprecht und nicht von Open Source zum Beispiel. Das hat sich gestern, finde ich, auch ganz gut herausgeschält, dass Open Source ja eigentlich auch was anderes ist als freie Software, wo bei freier Software halt wirklich auf die Freiheit des Einzelnen Wert gelegt wird. Na, geht es bei Open Source eigentlich eher um die Software, aber was man damit erreichen will, das ist halt nicht so ausformuliert. Das ist ja auch der Grund, warum der Begriff Open Source und die Open Source Lizenzen als Bündel Firmen viel eher ansprechen, weil die dort irgendwie immer noch ihre Geschäftsmodelle mit abhandeln können, während es bei freier Software halt wirklich einfach darum geht, sich von Dingen zu befreien. Habe ich das so halbwegs richtig? Ja, das ist vielleicht ein unterschiedlicher Zungenschlag und ich rede in der Tat lieber von freier Software als von Open Source, aber substanziell gibt es eigentlich keinen Unterschied. Und ich finde das auch ziemlich wichtig zu betonen. Das heißt, auch Open-Source-Software ist GPL-Software. Die wird eben als solche bezeichnet. Und die einen nehmen lieber den Begriff und die anderen eben den. Du meinst, GPL-Software ist auch Open-Source? Das ist auch Open-Source-Software. Hm. Das ist keine Frage. Also es gibt ja bei der Open-Source-Initiative eine Liste von Lizenzen, die sie als Open-Source-Lizenzen ansehen. Und dazu gehört selbstverständlich auch die GPL. Ja. Also der Unterschied ist eher so in der Betrachtungsweise und so wie die Free Software Foundation auch auf den Begriff der Freiheit Wert legt, aber in einem etwas eingeschränkteren Maße, so ist mir dieser Begriff der Freiheit auch wichtig, aber dann in einem etwas allgemeineren Sinne. Gut, bei den Lizenzen kann man sich ja auch ganz schnell in diesen ganzen unterschiedlichen Lizenzen verheddern und was die Unterschiede ausmachen und ähnliches. Worauf ihr hinaus wollt, ist ja im Grunde noch was anderes. Na, deswegen auch diese Abstraktion, dass ihr praktisch so die Ziele, die freie Software ausmachen sollen, nochmal neu zusammengefasst habt. Genau. Und da gibt es dann auch noch die Stufen der Freiheit, hattest du sie gestern genannt. Kannst du die nochmal erläutern? Du meinst den Unterschied zwischen Einfach- und Doppeltreier-Software? Genau. Ja, also das ist der Versuch, nochmal einen klareren Blick darauf zu bekommen, mit was man es eigentlich zu tun hat. Also da geht es nämlich um die Frage der Wertfreiheit. Einfach-freie Software meint, dass das Produkt frei ist, das heißt unter einer freien Softwarelizenz steht und frei erhältlich ist, benutzt werden darf, verändert werden darf und so weiter. Doppeltfreie Software ist eine solche freie Software, die durch einen freien Prozess entsteht, die also aus Gründen der Selbstentfaltung gemacht wird und nicht aus dritten Gründen, also zum Beispiel um verkauft zu werden oder damit ein Geschäftsmodell zu machen oder irgendwelche fremden Anforderungen zu entsprechen. Das Ziel ist also bei der doppelt freien Software, die Selbstentfaltung zur Geltung zu bringen. Und danach kann man dann schon Projekte unterscheiden, also zum Beispiel Open Office oder so, kann man ganz klar sagen, ist ein einfach freies Softwareprojekt und als solches ganz hervorragend und prima, dass es das gibt. Aber es hat eben eingeschränkte Aspekte, weil natürlich die freien Softwareentwickler bei Open Office, die sind dort angestellt, die werden dafür bezahlt, etwas zu tun, was andere vorgeben. Und das ist bei doppeltfreier Software anders. Ich finde das gerade ganz interessant, weil als ich vor ungefähr einem Jahr in Venezuela war, da wurde ja auch irgendwie im großen Stile freie Software diskutiert und da wurde genau diese Diskussion auch Fraktion vertreten, also die halt genau diese Produktionsbedingungen von freier Software hinterfragt haben und gesagt haben, okay, wir sind haben uns dafür entschieden, freie Software einzusetzen, aber letztendlich wollen wir noch weiter, letztendlich wollen wir die Produktionsbedingungen verändern, unter denen halt auch freie Software entsteht. Das ist ja im Prinzip irgendwie der Schritt von einer einfach freien zur doppelt freien Software. Fand ich irgendwie ganz interessant irgendwie. Und darum geht es, die Produktionsbedingungen in den Blick zu kriegen. Und das muss man deswegen machen, oder das muss man genau dann machen, wenn man noch über die Software hinausgehen will. Also wenn man sich die Frage stellt, nun lassen sich diese Prinzipien der doppelten Freiheit, will ich jetzt mal sagen, auf die Produktion von stofflichen Gütern, die ja völlig anderen Bedingungen unterliegen, lassen die sich dort übertragen. Gut, ich denke, vielleicht können wir noch mal ein bisschen Einblick geben, wer ihr seid und wie ihr euch organisiert und wie ihr diskutiert und wie ihr Ziele erreichen wollt in eurem Weblog. Wie viele Leute machen denn da so mit? Also es gibt im Wesentlichen, sage ich mal, so drei Diskussionszentren, die ich nennen kann. Das eine ist das Projekt Ökonux, was auf einer Wizard of Oz-Konferenz entstanden ist und was zwei Teile hat, einen deutschsprachigen und einen englischsprachigen. Und in dem englischsprachigen Teil, da wird im Moment ziemlich intensiv diskutiert und da wird auch die nächste Konferenz vorbereitet, die im März nächsten Jahres in Manchester stattfinden soll. Die Konferenz wird gemeinsam veranstaltet mit der Peer-to-Peer Foundation. Das ist ein Projekt von Michael Bauens. Der lebt in Thailand und erforscht alle Fragen rund um die Peer-to-Peer-Produktion. Der hat sich also genau die Frage gestellt, kann man dieses Phänomen von freier Software und anderer Peer-to-Peer-Produktionen, wie zum Beispiel Wikipedia oder andere Designprojekte etc., kann man das verallgemeinern und findet das nicht bereits statt, findet ein gesellschaftlicher Umbruch nicht sozusagen vor unseren Augen statt? Und das dritte Projekt ist dann das Keimform.de-Projekt. Das ist eine, ja, das weiß ich nicht, 7, 8 Leute plus die Leute, die halt auf dem Blog mitdiskutieren. Wir versuchen aus verschiedenen Perspektiven, wie der Untertitel auch lautet, das Neue im Alten herauszufinden. Also zu gucken, wo zeigen sich schon neue Dinge, die auf eine zukünftige andere Gesellschaft verweisen in der heutigen Situation, mit der wir es zu tun haben. Ja, na, was war denn eure Motivation, die Keimform, das Blog, nochmal aufzusetzen? Weil dann habt ihr doch eigentlich mit einer Ökonux schon genügend Auslastung, um euch auszutauschen, oder? Naja, das Projekt ist entstanden, als es im Ökonux-Projekt gerade eine Flaute gab, und außerdem sind nicht alle Leute von keimform.de im Ökonux-Projekt mit dabei. Und bei Keimform, da geht es halt um... Also der Keimform-Begriff ist auch einer, der aus einem bestimmten Diskussionsprozess kommt, der eben davon ausgeht, dass Vorformen eines Neuen halt heute schon sichtbar sind und die sich dann weiterentwickeln werden zu etwas Neuem. Und es war halt so ein spezieller Diskussionsstrang, der sich dann einfach als ein neues Projekt gezeigt hat. Es ist auch nicht das einzige Projekt, es sind noch andere Projekte entstanden. Beispielsweise, ich kann nennen, globale Dörfer von Franz Narada oder noch weitere Projekte, die sich sozusagen im Laufe der Zeit dann als Ausdifferenzierung ergeben haben. Aber das ist nicht als Konkurrenz zu verstehen, sondern eher als Ergänzung. Nun ist ja immer die Frage, wie kann man solche Keime erkennen? Und na, du sagtest gestern, dass ihr im Grunde schon der Zeit voraus gewesen seid, irgendwie vor ein paar Jahren, dass ihr teilweise schon Entwicklungen, die jetzt heute stattfinden, irgendwie schon so gesehen habt. Was waren das für Entwicklungen und entwickelt sich das irgendwie so, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder gibt es da Unterschiede? Ich habe mal leichtfertig so ein Drei-Schalen-Modell formuliert. Also wenn man sich das wie eine Zwiebelschale vorstellt, dann ist der innere Kern sozusagen die Software. Das ist der Startpunkt, wo solche freien Projekte entstanden sind. Freie Software war das erste Erscheinen der Peer-Produktion in der Welt. Die zweite Schale ist dann all das, was man als freie Kulturproduktion bezeichnen könnte. Freie Texte, freie Musik, freie Filme und so weiter. Ganz viel gibt es da. Das ist vor allen Dingen ganz stark verbunden dann mit den Creative Commons Lizenzen. Und die dritte Schale, die es noch nicht gibt, die aber jetzt ansteht, ist der Produktion aller anderen Güter, die dann aber nicht stofflicher Natur sind. Und genauso wurde das auch auf der letzten Wizard of Oz Konferenz diskutiert. Da waren Leute aus Brasilien da, der Staatssekretär vom Kulturministerium, der war da, Claudio Prado, und der hat genau in diese Richtung auch gesagt, wenn wir die Entwicklungsprozesse beobachten, dann geht's in diese Richtung. Peer-Produktion dehnt sich aus, wobei ich sagen muss, man muss eben immer gucken, es gibt Peer-Produktionsphänomene unter den alten Bedingungen, sozusagen einfach freie Peer-Produktion, und es gibt Peer-Produktionsansätze, freie Hardware-Ansätze und so weiter, die schon diesen Charakter der doppelten Freiheit enthalten. Ja. Also was wir vorausgesagt haben, war, dass es diesen Weiterentwicklungsprozess geben wird und dass es auch irgendwann zum Thema der freien Hardware kommen wird, und das passiert im Moment. Kannst du, um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, einfach mal für beide Fälle einfach mal ein Beispiel geben? Also wo du meintest irgendwie, dass so ein Keim von einfach freier Software in der Warenproduktion oder in einer Güterproduktion zu erkennen ist, und wo halt das für doppelt freie Software zu erkennen ist? Also für die stoffliche Produktion, so als einfach freies Projekt, vielleicht am bekanntesten, oder ich weiß nicht, ob es so bekannt ist, wenn nicht, könnt ihr im keimform.de-Blog mal nachblättern, ist das Projekt eines freien Autos, jetzt aber nicht das Oscar-Projekt, was ein bisschen Schwierigkeiten hat, wenn ich das so richtig sehe, sondern es gibt eins von aus Holland, das heißt Common, dieses Projekt konstruiert ein Auto, und dieses Auto genügt erstens ganz vielen ökologischen Kriterien und der Sicherheit und was weiß ich, also auch schon in dem Designprozess kann man beobachten, wie ganz andere Bedürfnisse eingehen in die Herstellung. Und zweitens, was dann da rauskommt, die Pläne, Konstruktionspläne und so weiter, die werden unter, ich weiß jetzt nicht welcher, aber irgendeiner freien Software oder freien Content-Lizenz veröffentlicht. Das wird jetzt aber finanziert von der Uni, und ich glaube, der Staat gibt auch Geld dazu. In dem Sinne ist es also durchaus von bestimmten äußeren Zielen geleitet und insofern ein einfach freies Projekt in Bezug auf stoffliche Güter, Hardware. Das war jetzt ein Beispiel. Und was wolltest du als zweites hören? Ja, weil du sagtest, dass es auch für die Produktion von Gütern auch irgendwie schon Keime zu erkennen sind, die eben diese doppelte Freiheit erkennen lassen. Das mit der doppelten Freiheit ist schwieriger. Ich glaube, es gibt noch kein Projekt, was sich auf stoffliche Güter bezieht, was den Charakter der doppelten Freiheit hat. Mhm. Ich kenne nur Projekte im Bereich nicht stofflicher Güter. Also als Beispiel Wikipedia ist sowas. Im Bereich stofflicher Güter ist das deswegen schwieriger, weil eben die notwendigen stofflichen Ressourcen und die Arbeitsaufwände jedes Mal für jedes neue Stück aufgebracht werden müssen. Und dafür gibt es jetzt einen Vorschlag, wie man damit umgehen kann, aber es gibt noch keine konkrete Umsetzung. Dieser Vorschlag ist das Konzept der Peer Economy und der wurde von Christian Siefkes ausgearbeitet. Und der geht davon aus, dass, weil eben jedes Stück neu hergestellt werden muss und jedes Mal neu Aufwand braucht, muss man diesen Aufwand sozusagen in einen Topf geben und alle, die jetzt aus diesem Topf was rausnehmen wollen, die müssen auch in diesen Topf Aufwand reintun. Das Entscheidende ist jetzt die doppelte Freiheit. Ich kann also frei die Produkte dann rausnehmen, wenn ich frei entschieden habe, etwas zu tun, was ich mir selber aussuche, was ich mir frei aussuche, nach meinen Bedürfnissen herstelle und in den Topf gebe, sodass ich im Durchschnitt das dann wieder ausgleicht. Ist die Idee ungefähr rübergekommen? Ja, nee, das ist schon verständlich. Also meine erste konkrete Nachfrage wäre da so, also das ist ja, oder wo sich das zum Beispiel von solchen Ideen wie Tauschringen abgrenzt. Also weil irgendwie, das ist ja im Prinzip eine ähnliche Idee. Ich mache eine Dienstleistung, keine Ahnung, ich schneide Haare und irgendjemand kann zu mir kommen und lässt sich von mir die Haare schneiden. Dann kriege ich irgendwelche Tauschtaler oder wie auch immer irgendwas gut geschrieben und kann warten und kann mir dafür dann irgendwann irgendwie eine andere Leistung holen. Und also meine Kritik daran ist, dass das ja dann ziemlich ähnlich irgendwie von einer kapitalistischen Wirtschaft ist, nur mit einer anderen Währung. Also so, das ist halt irgendwie dieses Leistungsprinzip, würde ich daran kritisieren. Und ist das irgendwie in dem Kontext anders gedacht oder? Also ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen der kapitalistischen Marktwirtschaft, wo es ja Märkte gibt und Tausch und Geld, und dem Konzept der Peer Economy, so wie das Christian Siefkes konzipiert hat. Und der wesentliche Unterschied ist, dass ein Markt eine Art von Indirektion ist. Das heißt, ich kann an ein Gut nur dann kommen, wenn ich an Geld komme. Ich komme nur an Geld, wenn ich meine Arbeitskraft verkaufe, erfolgreich verkaufe. Das heißt, jemand muss sie kaufen und muss Produkte herstellen, die erfolgreich verkauft werden, damit ich sie herstellen kann, damit ich Geld kriege und so weiter. Wenn ich das geschafft habe und das Geld habe, dann kann ich an die Produkte kommen. Ich muss also über diesen, sag mal jetzt, Umweg des Marktes gehen und des Tausches. In der Peer Economy gibt es keinen Tausch und gibt es keinen Markt, sondern ich entscheide mich, was ich tun will. Ich gucke, was an Aufgaben vorhanden sind und suche mir nach meinen Bedürfnissen was aus und tue etwas. Dafür, dass ich etwas getan habe, aber nicht, indem ich jetzt mit einem Einzelnen spreche, hier, ich gebe dir jetzt ein selbstgehäkeltes Deckchen und du gibst mir dafür, was weiß ich, eine Stunde Englischunterricht, sondern das passiert über einen Pool. Es ist kein direkter Tausch. Ich verhandle jetzt nicht mit Einzelnen, indem ich jetzt etwas hin und her gebe, sondern das, was sozusagen ausgeglichen wird, aber nur auf der Ebene einer Rechnung, wenn man so will, sind Aufwände. Und Aufwände habe ich immer, wenn ich etwas tue. Mhm. Und diese Aufwände werden ausgeglichen. Und der Christian hat jetzt noch so eine kleine Korrektur sozusagen eingebaut, nämlich für den Fall, und diese Frage muss man sich ja gesellschaftlich stellen, für den Fall, dass es beliebte und unbeliebte Tätigkeiten gibt. Unbeliebte Tätigkeiten werden jetzt sozusagen mit einem Faktor versehen. Das heißt, wenn ich eine Stunde eine unbeliebte Tätigkeit tue, dann ist das so viel, wie wenn ich 5 Stunden eine beliebte Tätigkeit tue. Auf diese Weise kommt es gesellschaftlich durchschnittlich zu einem Ausgleich von Aufwänden. Mhm. Jeder kann sich also jetzt überlegen, was möchte ich tun und möchte ich lieber mal eben eine Stunde das tun, was ich eigentlich nicht so gern mache, oder nee, ist mir dann doch zu blöd, dann mache ich lieber 5 Stunden, was ich lieber tue. Dann, wenn ich das getan habe, völlig unabhängig davon, kann ich dann eben Güter aus dem Pool entnehmen. Aber es ist richtig, was du sagst, es gibt hier eine Kopplung von Geben und Nehmen. Also es erinnert halt irgendwie stark irgendwie an diese Ideen, die jetzt ja auch schon in der Praxis existieren, diese Tauschringe. Die funktionieren ja nicht. Gut, da kann ich jetzt irgendwie nicht viel drüber sagen. Also ich höre das immer wieder, dass es da mal wieder einen neuen gibt und da mal wieder einen neuen gibt und man hört irgendwie am Ende nicht so viel. Wenn die funktionieren würden, dann würden die auch verboten werden, weil dann wäre das ja sofort irgendwie eine Alternativwährung und die will man ja eigentlich auch gar nicht. Na, ein weiteres Problem bei Tauschringen ist, dass sie auf der Zirkulationsebene arbeiten. Das heißt, eigentlich wird nur sozusagen herumgereicht, was schon da ist. Und die Frage, wie jetzt etwas hergestellt werden kann, ist bei den Tauschringen eigentlich, bis auf vielleicht Dienstleistungen oder so, gar nicht mit drin. Das ist ein weiterer Punkt. Aber Tauschringe wurden im größeren Maßstab, zum Beispiel in Argentinien nach der großen Krise, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ist ja die ganze Wirtschaft quasi zusammengebrochen. Da gab es auf einmal Tauschringe mit Hunderttausenden von Leuten und die haben so eine Art Gutscheine oder so eine Art, ich weiß nicht, haben immer so ein Ersatzgeld. Das haben die ausgegeben. Und was ist passiert? Naja, sofort wurde dieses Pseudogeld gefälscht und das ganze Tauschringsystem ist zusammengebrochen. Das heißt, so ein tauschbasiertes System wird in der Tat, und das sehe ich dann genauso, wieder zurückkippen, also entweder kaputt gehen, weil es nicht gut genug ist, sozusagen wie das kapitalistische Geldsystem, oder es kippt eben wieder zurück ins Geldsystem. Also deswegen der Unterschied zwischen Tauschringen und diesem Peer-Economy-System ist, glaube ich, ziemlich deutlich. Mir leider noch nicht so. Mir auch ehrlich gesagt nicht. Also weil da geht's doch auch irgendwie darum, na klar, also kein Tauschring ist so gedacht, dass man 1:1 tauscht, dass man immer irgendwie Haare schneiden gegen Föhn oder sowas, sondern irgendwie, dass ich eine Leistung erbringe und irgendwie auch 3 Wochen später irgendwie mir dafür noch was anderes irgendwie eintauschen kann. Und so verstehe ich doch irgendwie dieses Peer-Economy-Prinzip auch. Also irgendwie, es gibt dann irgendwie für eine blöde Arbeit wie, keine Ahnung, Müll im FSK wegbringen oder so. Da gibt's dann halt irgendwelche Punkte oder so, verstehe ich das. Und die kann man sich dann auf irgendwie sein Konto scheffeln und dann irgendwann gegen andere Leistungen eintauschen. Das ist doch irgendwie so, oder habe ich das falsch verstanden? Sehe ich so ähnlich. Und was ich auch nicht so ganz verstehe, wenn es dann tatsächlich einen Schlüssel geben sollte, weil einige Arbeiten beliebter sind und andere unbeliebter, dann müsste sich doch dieser Schlüssel auch irgendwie von selber ergeben. Man kann ihn ja nicht irgendwie festlegen, so wie ich verallgemeine jetzt mal in der freien Softwareentwicklung halt eigentlich eine Alternativwährung das Ansehen, die Reputation ist, wo Leute irgendwie ihre Motivation dran anpassen, ob sie jetzt auch mal eine Dokumentation schreiben oder andere Arbeit machen, die sie vielleicht nicht ganz so prickelnd finden wie ihre Lieblingsarbeit, müsste es doch bei der Peer-Ökonomie dann auch sowas Ähnliches geben. Ja, das gibt's auch. In dem Konzept von Christian gibt es so eine Art Versteigerungssystem, nennt er das, Auctioning System. Das heißt, Arbeiten, die nachgefragt sind, wenn es dafür keinen gibt, sich keiner findet, der sie tut, die steigen sozusagen in dem Faktor der Wertigkeit, also der Arbeitszeit, des Arbeitsaufwandes. Und wenn irgendwann der Wert hoch genug ist und jemand nimmt dann diese Arbeit an zu diesem sozusagen Satz, dann kann der sozusagen diesen Arbeitsaufwand für sich dann in Form von Produkten aus dem Pool wieder entnehmen. Und genau umgekehrt, wenn es ganz viele gibt, die noch eine Arbeit nehmen wollen und die tun wollen, dann kann auch dieser Wert sinken. Und in dem Buch von dem Christian hat er dafür auch entsprechende mathematische Formeln. Es gibt also einen mathematischen Anhang in dem Buch, wo er gesagt hat, wie dieses Hoch- und Runterskalieren funktioniert, sodass es automatisch geschieht und keiner eingreifen muss und keine Willkür entsteht. Also es funktioniert im Prinzip wie Angebot und Nachfrage. Das finde ich jetzt interessant, weil da wird es dann ja auch ein bisschen konkreter, weil Ich würde mal vermuten, dass ich solche Angebot-Nachfrage-Sache von selber regeln müsste, aber wir hatten ja auch gestern schon mal gefragt, wie so die Kommunikation dann untereinander laufen sollte zwischen den Peers. Und ja, als internetaffiner Mensch würde ich ja sagen, übers Internet, übers Netz. Auf jeden Fall, klar. Aber wie kann das dann aussehen? Wird es dann irgendwie, ja, würde man sich irgendwo einen Account einrichten? Oder wie, na, könnte das konkret aussehen? Also, es ist jetzt immer schwierig, das Buch von jemand anders zu erklären, was ich zwar gelesen habe, aber sozusagen doch nicht so im Detail drinstecke. Aber in dem Konzept hat er verschiedene Organisationsformen vorgeschlagen, die anfangen bei Nachbarschaften, nennt er das, dann hochgehen zu lokalen Assoziationen. Das ist sowas, im Prinzip sowas wie eine Gemeinde, wo zum Beispiel Infrastrukturaufgaben geklärt werden müssen. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Wie werden Infrastrukturen sichergestellt? Wasserversorgung, Internetversorgung, was weiß ich, alles, was Krankenhaus und sowas eben funktionieren muss. Solche Fragen hat er diskutiert und hat dann gesagt, ja, man kann eben so eine Strukturen dann auch über so eine Art Räteprinzip delegieren zu höheren Entscheidungen, weil manche Sachen eben ja nicht auf lokaler Ebene, sondern auf regionaler Ebene oder überregionaler Ebene oder globaler Ebene entschieden werden müssen. Und dafür hat er eben Vorschläge gemacht, wie das gehen kann. In dem Buch diskutiert er außerdem ausführlich, was passiert, wenn es zu Konflikten kommt. Also wenn zum Beispiel eine lokale Assoziation über bestimmte natürliche Ressourcen verfügt, Rohstoffe, aber eine andere Assoziation möchte die jetzt haben und die einen haben jetzt meinetwegen das Interesse, dass die Umwelt erhalten bleibt, also meinetwegen da kein Loch gebuddelt wird und die anderen möchten gerne den Rohstoff haben. Wie wird das dann gelöst, dieses Problem? Und so weiter. Also das heißt, er diskutiert in dem Buch sehr detailliert die möglichen Konflikte, die in einer Gesellschaft entstehen können, wo es sowas wie Geld nicht gibt. Weil in unserer Gesellschaft werden viele Dinge einfach über Eigentum und über Geld gelöst. Mhm. Wer das Eigentum hat, hat die Macht und wer das Geld hat, hat die Macht. Und dann wird eben einfach was gekauft und dann fliegen die Leute darunter, die da wohnen oder wie auch immer. Sowas, solche Machtmittel gibt es in einer freien Gesellschaft natürlich nicht. Das heißt, da müssen kommunikative Verfahren her, wie Konflikte gelöst werden können. Und dafür hat er, finde ich, ziemlich detaillierte Vorschläge gemacht. Gut, jetzt haben wir schon wieder fast länger geplaudert, als wir eigentlich vorhatten. Wir wollten ja irgendwie eine kleine Pause machen und danach gerne weitermachen. Wenn das auch in deinem Interesse ist, dann würden wir jetzt nochmal ein bisschen Musik spielen. Okay. Und danach nochmal weitermachen, ja? Alles klar. Ja, hier ist Dr. Bunsen, die andere Computer- und IT-Sendung vom FSK. Und wir unterhalten uns mit Stefan Meretz von keimform.de und wir haben jetzt einen kleinen Bogen gespannt zu einem Buch von Christian. Wie heißt das? Hat er eigentlich zwei Bücher oder ein Buch? Er hat jetzt ein Buch geschrieben und das heißt From Exchange to Contributions. Das ist auf Englisch im Moment nur. Es gibt da ein Übersetzungsprojekt und so ab Sommer wird es das auch auf Deutsch geben. Und das Buch kann man sich runterladen oder man kann es auch kaufen auf der Webseite peereconomy.org. Peereconomy, also nicht wie Peer Economy, sondern ohne das E. Auf jeden Fall findet man das über euer Blog sicherlich auch, genau. Über keimform.de. Und ja, ich denke mal, das Beste ist, wenn auch wir uns irgendwie dieses Buch nochmal runterladen und uns reinziehen, weil wir haben noch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil das natürlich auch eine abstrakte Geschichte ist und das auch noch im Fluss ist von den Ideen her. Und worauf ich eigentlich nochmal gerne zu sprechen käme, ist diese Form, wie sich solche Ideen durchsetzen können und die Idee, mit der das gestartet ist in den 80er Jahren, war ja die GPL, die GNU Public License von der Free Software Foundation, die 1984 oder 85 rauskam und die so einen viralen Charakter hat. Und viral in dem Zusammenhang heißt, dass die Lizenz herausgegeben wird und sich ja in der Ökonomie, der kapitalistischen Ökonomie so festsetzen konnte, na, aufgrund der Gesetze, die existieren zu Urheberrecht bzw. Copyright in den USA. Und ja, dem Konsumenten von Gütern mehr Rechte einräumt, als das Urheberrecht eigentlich zulässt. Und dieser virale Charakter finde ich immer sehr spannend, ganz einfach, weil sowas muss man sich erstmal ausdenken, dass man irgendwie was schafft, was irgendwie größer und größer wird, was auch Leute begeistern kann und wo Leute vor allen Dingen auch mitmachen können und sich dafür begeistern. Ich hatte gestern schon das Beispiel von Programmierern, die manchmal gar kein Bewusstsein dafür haben, was so freie Software und offener Open Content ist, aber es trotzdem einsetzen, ganz einfach, weil sie begeistert von den schon existierenden Inhalten sind. Und ja, wie ist das mit den Ideen gedacht, die bei euch diskutiert werden? Hat man da auch so einen Versuch, sowas als Hack zu gestalten? Der Hack bei der GPL besteht ja darin, dass die Lizenz nicht geändert werden darf, wenn das Produkt weitergegeben wird. Das heißt, wenn ich es nutze, muss ich die Lizenz akzeptieren, dann darf die Lizenz nicht geändert werden und alle abgeleiteten Produkte erben die Lizenz. Und das ist sozusagen der Virus, der sich da fortpflanzt. Und jetzt ist die Frage, kann man so eine Art Fortpflanzung eines Prinzips, nämlich des Freiheitsprinzips in dem Fall, kann man das irgendwie auch auf anderen Gebieten implementieren? Die Schwierigkeit ist, dass die GPL auf dem Copyright oder dem Urheberrecht, also dem ganz normalen Recht basiert, aber den Sinn sozusagen umdreht. Und wenn man jetzt aber in eine Perspektive denkt, in eine Zukunft denkt, dann kann man sich überlegen, dass vielleicht auch irgendwann mal dieses Recht geändert wird, sodass natürlich das auch ein gewisses Risiko ist, dass so eine rechtlich basierte Konstruktion irgendwann umkippen kann. Deswegen geht die Überlegung eher dahin, kann man nicht substanziell Strukturen etablieren, die auch so eine Art Weitergabeeffekt erzeugen. Gut, aber ist das nicht bei solchen freien Lizenzen auch der Fall, dass das halt auch nur so ein Kristallisationspunkt ist, wo sich auch Strukturen drumherum bilden, weil die Leute, die sich darüber kennengelernt haben, das ist ja nicht so, dass die sich dann plötzlich nicht mehr kennen würden, nur weil das Urheberrecht geändert wird. Ja, auf jeden Fall. Deswegen wollte ich gerne den Punkt noch ein bisschen ausführen. Also ich denke, dass genau es darauf ankommt, so eine Praxen zu etablieren, die dann auch stabil funktionieren, auch wenn dann an der einen oder anderen Stelle mal sich die Bedingungen verschlechtern. Und ein so ein Beispiel, wo man das auch, glaube ich, sehen kann, ist die Diskussion um den Unterschied zwischen den Commons, also den Gemeingütern, und dem Privateigentum. Die Frage ist nämlich, die auch viele an zum Beispiel Peer Economy stellen, ist, was passiert, wenn jetzt irgendwann dann die Privateigentümer ankommen und mit sowas wie Peer Economy konfrontiert sind, besteht nicht die Gefahr, dass die Peer Economy wieder umkippt und dann wird alles wieder Privateigentum. Und da ist es wichtig, in der Diskussion zu unterscheiden zwischen Besitz und Eigentum. Besitz ist etwas, was an die Praxis geknüpft ist. Das heißt, solange ich etwas tue, besitze ich etwas oder besitzen wir zusammen etwas. Wenn ich aber weggehe und etwas nicht mehr tue, dann besitze ich es auch nicht. Eigentum hingegen ist fest mit meiner Person verbunden. Eigentum kann ich verkaufen, Besitz kann ich nicht verkaufen. Das heißt, wenn man jetzt einen Strukturzusammenhang rund um die Commons aufbaut, dann ist sichergestellt, dass nicht einer kommen kann und dieses Substrat nehmen kann und verkaufen. Wie etwa bei Wikipedia oder so. Auch der Chef von Wikipedia kann jetzt nicht sagen, ich verkaufe das oder so. Sofort könnte man einen Fork machen und ein freies Produkt daneben setzen. Das heißt, wenn man das jetzt überträgt auf Peer Economy, wäre ein Kriterium, alles, was man aufbaut, rund um Besitz aufzubauen, Gemeinbesitz und nicht rund um Privateigentum. Ist die Idee rübergekommen? Ja, ich denke schon. Na, bei physikalischen Gütern ist das halt irgendwie, verhält sich komplett anders als bei den Gütern der Informationsgesellschaft. Und na, das macht das Ganze halt auch immer so schwierig. Na, man gewöhnt sich gerade erst an diese virtuelle Geschichte und muss dann die neuen Erkenntnisse auf die physikalischen Güter zurückübersetzen. Ja, aber die Idee ist eben im Prinzip parallel. So wie die Freiheit der Software bleiben soll, soll der Gemeinbesitz auch erhalten bleiben. Es soll immer Gemeingut bleiben. Es darf keine Möglichkeit geben, da irgendwas rauszubrechen und wieder zu privatisieren. Und dieses Gemeingut soll immer größer werden, soll sich immer mehr ausdehnen. Im Prinzip ist das so ein Modell wie, wir verkaufen das Privateigentum und überführen es in Gemeineigentum und produzieren dann auf dieser Basis von gemeinsamem Besitz, und jeder kann aus diesem gemeinsamen Besitz, wenn er daran beteiligt ist, etwas entnehmen. Das ist so wie so ein Freiheitsvirus, ist es so eine Art Gemeingütervirus, der weitergegeben werden soll. Ja, wir sind schon fast an der Ende der Sendung angelangt. Ich habe noch vielleicht eine Frage, also weil in dem ganzen Gespräch sind mir ja viele Ideen, habe ich jetzt gehört, die mich stark einfach an Ideen erinnert haben, so an klassische anarchistische Ideen zum Beispiel. Habt ihr da eigentlich, steht ihr in irgendeiner Tradition zu solchen alten Klassikern so, oder habt ihr den Anspruch, sowas irgendwie jetzt nochmal ganz komplett neu zu erfinden, oder Ich würde mal sagen, die Leute, die in diesen verschiedenen Projekten mitmachen, die kommen alle aus ganz unterschiedlichen Traditionen. Also da gibt es vielleicht welche, die kommen aus einer anarchistischen Tradition, manche haben gar keine irgendwie explizit linke Tradition, sondern kommen eher aus der liberalen Ökonomie oder was auch immer. Die Zugänge sind sehr unterschiedlich. Aha. Sodass man also nicht sagen kann, Ökonux oder keimform.de steht in der und der Tradition. Okay. Also auch auf keimform.de werdet ihr unterschiedliche Meinungen auch zu verschiedenen Themen lesen. Mhm. Und wenn ich jetzt so ein bisschen ins Schwimmen komme, dann ist das auch kein Zufall. Das ist einfach alles noch nicht fertig. Ja. Sondern so wie ihr irgendwie Fragen an mich habt, so habe ich wahrscheinlich die gleichen Fragen an den Christian. Und das ist noch in der Diskussion. Und wie gesagt, es gibt ja leider auch noch kein so ein Beispielprojekt, wo man sagen kann, das müsst ihr euch angucken, dann versteht ihr, wie es funktioniert. Sondern es ist eigentlich noch alles sehr frisch und ihr seid quasi gerade dran an den brennenden Debatten. Ja, okay. Aber ich fand das irgendwie ein ganz gutes Beispiel, was Serge gerade erzählt hat. Also diese Schwierigkeit so von also sich das vorzustellen, also so, das ist ja auch gerade irgendwie, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir gerade irgendwie so fragend hier gestanden haben oder irgendwie, dass ich mir das immer noch schwer vorstellen kann, wie das halt irgendwie mit stofflichen Gütern funktionieren kann. Aber da kann ich nur sagen, ja, bleiben wir mal gespannt, was da irgendwie hoffentlich in baldiger Zukunft vielleicht für Beispiele geben wird oder zumindest wie die Diskussion da weitergeht. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Und wie sucht ihr eigentlich noch Leute, die sich an eurer Diskussion beteiligen? Ja, klar, jederzeit. Also auf keimform.de kann man lesen, kommentieren oder auch schreiben. Es ist ein kollektiver Blog. Und am Anfang, wenn man einen Artikel schreibt, muss der noch freigegeben werden. Aber nach einer Weile kriegt man dann auch Autorenstatus. Das ist kein Problem. Und man kann natürlich über die Website ökonux.org sich dann in die englischsprachige Liste eintragen und dort mitdiskutieren. Und jetzt nochmal so das auf die stoffliche Welt übertragen. Also gibt es irgendwie vielleicht in Deutschland nochmal irgendwie ein Treffen, größere Kongresse zu dem Thema? Ich hatte gehört, dass es irgendwie den nächsten Ökonux-Kongress in Manchester geben wird dieses Jahr. Leider nicht dieses Jahr, sondern erst nächstes Jahr im März. Mhm. Und dieses Jahr gibt es vielleicht, wer auf der Republika ist, der kann mich dort treffen, aber sonst wüsste ich jetzt keinen Ort. Da will ich hin. Hey, dann können wir uns vielleicht mal treffen. Ja, klar. Müssen wir uns nur verabreden, machen wir vielleicht außerhalb der Sendung. Mhm. Klar. Gut, dann spielen wir noch ein bisschen Musik. Wir danken dir vielmals für deine gleich doppelten Ausführungen diese Woche. Ja. Und vielen Dank auch. Ja, wirklich interessant. dann bis denn. Tschüss. Tschüss.